Wer ein guter Deutscher ist, der ist Nationalsozialist. Wer ein guter Däne ist, der ist Demokrat. Nach der Reichskristallnacht am 9. November 1938 legte der dänische Justizminister Steinke dem Parlament neue Bestimmungen vor, die sich gegen jeden richteten, der durch die Verbreitung falscher Gerüchte oder Anschuldigungen Hass gegen eine dänische Bevölkerungsgruppe aufgrund von deren Glauben, Abstammung oder Volkstum schürt. Bis zu einem gewissen Maße sind die Aktivitäten des deutschen Diplomaten und Schifffahrtssachverständigen Georg Ferdinand Duckwitz zwar ungeklärt geblieben, eindeutig aber ist, dass er eng mit dem Reichsbevollmächtigten Dr. Werner Best zusammenarbeitete, sowohl bei der Implementierung der Judenaktion als auch bei dem Versuch, diese abzuwenden. Am Freitag, dem 17. September 1943, kam die Gestapo ins Büro der jüdischen Gemeinde in Kopenhagen, griff sich ein altes Heiratsregister. Axel Herz, der Schatzmeister, fragte einen der Deutschen: Mit welchem Recht platzen Sie hier herein? Mit dem Recht des Stärkeren. Das ist ein schlechtes Recht. Kaum ein Däne konnte ihre ideologische Begründung nachvollziehen. Noch weniger Dänen konnten sie mit ihrem Rechtsverständnis vereinbaren. Selbst Unrecht bedarf einer scheinrechtlichen Grundlage. Aber die lässt sich kaum in Kraft setzen, wenn eine ganze Gesellschaft dem Stärkeren das Recht verweigert, Recht zu haben. Verschiebungen über den Sund von Uta Reitz. Ich bin Kapitän auf einem Schoner. Ich erteile Befehle. Ich erhalte Befehle, nicht vom Militär. Ich bin Kapitän eines Handelsschoners. Es steht mir nicht zu, einen Befehl in Frage zu stellen, so wie ich keine Meuterei dulde. Und deswegen ist das hier in dieser Kladde festgehaltene auch nichts für das Logbuch. Doch wundern wird man sich als Mensch ja wohl dürfen in dieser merkwürdigen Zeit. Es ist als Erinnerung gedacht. Vielleicht hilft es mir eines Tages zu verstehen, was hier passiert. Ich begreife gar nichts mehr. Ich habe keine Feinde und ich bin auch niemandem feindlich gesinnt. Ich bin Däne und ich bin neutral. Ich treibe Handel. Also nicht direkt. Ich transportiere Waren über den Öresund. Ware gegen Geld. Transport gegen Geld. Ich frage nicht, wer was will oder was ich transportieren soll. Ich habe einfach meinen Preis. Punktum. Die Deutschen wollen unser Korn, sollen sie es bezahlen. Sie wollen eine eigene Regierung in unserem Land, sollen sie. Solange sie meine Regierung nicht absetzen. Der Steinke betont es ja immer wieder. Wir sind Dänen. Wir sind demokratisch. Wir halten uns aus dem Krieg um uns herum raus. Und das mit Stolz. Ein Däne hat einen Pass und keine Religion, Hautfarbe oder Herkunft. Das macht uns stark. Wir sind wir. Polizeiobermeister Mordling, was tun Sie? Sehen Sie doch. Zeitung lesen. Im Hafenbecken West ist... Ist nichts los. Tja, wir haben eine ruhige Nacht. Aber die vielen Menschen... sind nicht da. Mindestens 20 Leute auf der Danebrog, jetzt wo es dunkel ist. Wir haben nichts gesehen oder gehört. Verstanden? Aber es sind... Augen zu! Jan, Erik, das ist ein Befehl. Wir befehlen, Herr Polizeiobermeister. Stoppen Sie sofort den Motor! Wie heißt der Kapitän? Welcher? Der von der Danebrog, verdammt! Svensson! Kapitän Svensson auf der Danebrog! Stoppen Sie den Motor oder wir schießen! Feuer! Mordwing! Besorgen Sie mir sofort ein Dinghy. Ich will an Bord des Kutters. Scheint manövrierunfähig. Sofort, Hauptscharführer Juhl. Jan, bring du den SS-Hauptscharführer in angemessener Geschwindigkeit zur Danebrog. Pier West. Jawohl, Herr Polizeiobermeister. Und von Ihnen, Mordwing, verlange ich einen Bericht. Meine Herren. Schnell, Erik, schnell. Hotel und Gasthaus müssen evakuiert werden und in der Kirche sind auch noch 100 Flüchtlinge. Lauf zu! Gestapo kommt bestimmt gleich wieder. Klar, Chef. Auf dem Öresund kaum noch Schiffe. Die Marine ist ganz brach und der Handel so eingeschränkt, dass ich erstmal in Gilleleye vor Anker gegangen bin. Da bin ich nun. Ich melde unverzüglich, dass der Schoner Fjubjörg in Gilleleye eingetroffen und verteut ist. Ich habe das Eintreffen ihres Schoners gar nicht bemerkt. Zwei Mann Besatzung. Das nehme ich lieber nicht in die Bücher auf. Gut. Gegen die Deutschen habe ich nichts. Anständig, sauber, zahlen gut. Aber was die da jetzt vorhaben, ist doch unanständig. Fast schon gruselig. In der Zeitung waren Sprüche von dem Himmler zu lesen. Das Judentum soll ganz ausgelöscht werden, auch die Kinder, damit keine Zeugen und Rächer übrig bleiben. Also wirklich, das kann doch nicht sein. Kinder? Krieg, Mann gegen Mann, ein fairer Kampf, okay, das kann auch mal härter zugehen. Aber Kinder und Frauen? Und sagen die Nazis nicht damit auch schon, dass sie Angst haben vor dem Danach? Rächer, aha, dann ist es also doch Unrecht, sogar in ihren Augen. Ich begreife nichts. Mordwing, Sie sind verantwortlich, dass dieser Hafen nicht zum Schlupfloch für diese jüdischen Ratten wird. 19 Flüchtlinge verhaftet und verladen. Fahrt zu, ich komme nach. Die Gestapo ist am Hafen, sie suchen die Flüchtlinge. Lasst eure Kellertür auf. Sagt es den Nachbarn, ja? Wir müssen Hotel und Gasthof evakuieren. Ja, das muss jetzt schnell gehen. Sibylle, lauf! Lauf zu den Nachbarn! Ich mach den Keller und den Schuppen auf. Danke. Kapitän Svensson ist flüchtig. Mordwing, Sie wissen nicht zufällig, wo der Flüchtige sich aufhalten könnte. Nein, Herr Hauptscharführer. Wollen Sie gleich mit auf einen Lastwagen Richtung Theresienstadt? Nein, Herr Hauptscharführer. Wo ist Svensson? Die Fischer haben ihre eigenen Verstecke, ich weiß es nicht. Dann erklären Sie mir mal, wie es sein kann, dass 19 Juden an einem bewachten Hafen in einen Kutter steigen können und Richtung Schweden davon tuckern. Ich weiß nicht, Herr Hauptscharführer. 19 dreckige Juden und Sie wissen nichts? Nein, Herr Hauptscharführer, wir haben nie niemanden gesehen. Schnell, schnell, raus hier! Die Gestapo ist im Dorf! Zu zwei! Die Tür ist offen im ganzen Dorf! In die Schränke, in die Keller, in die Schuppen, schnell! Friederike, du hast niemanden gesehen außer den ganz normalen Gästen. Fast alles Nachbarn, unbescholtene Bürger. Es ist aber illegal. Ist dir das klar, was ich gesagt habe? Ich will keinen Ärger mit den Deutschen. Ja, hast du auch nicht. Doch sollte dein Interesse eher sein, keinen Ärger mit mir zu bekommen. Ist aber verboten, Judenpack zu verstecken. Das Judenpack sind denen wie du und ich. Nee, nicht wie ich. Die sind scheißreich und stinken auch so scheißreich nach Geld und Hochmut und allem Ekligen. Wenn du es wagen solltest, auch nur schief zu gucken, wenn die Gestapo hier ist, dann holen dich die Fischer Kiel. Und zwar auf dem Schoner. Ist dir das klar? Du bist bei mir angestellt und du tust, was ich dir sage. Klar? Klar. Aber man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Vielleicht gewinnen ja die Deutschen. Und ich bin Aria und kann vielleicht noch was werden. In Deutschland ist es ganz egal, was die Eltern waren. Da kannst du trotzdem studieren. Du bist Dänin und Kellnerin. Zum Studieren bist du zu dumm. Aber wenn die Deutschen die Macht haben, dann ist alles anders. Wer auf die Schuhe eines Verstorbenen wartet, wird wohl barfuß gehen müssen. Wir sind Dänen. Halt den Mund, wenn dir dein Leben lieb ist. Du wirst gehorchen. Ich weiß von nichts. Ich bin ja zu dumm. Mordwing, was haben Sie gemacht? Wo waren Sie? Wir waren genauso überrascht wie Sie. Wir mussten Pier Ost überprüfen. Pier Ost? Ja, da gab es ein verdächtiges Licht. War wohl eine Finte, so wie es jetzt aussieht. Eine einzelne Taschenlampe auf dem Poller. Halten Sie mich nicht für dämlich. Das kann Sie teuer zu stehen kommen. Da haben die doch schon Stalingrad verloren. Und überhaupt glaube ich, das sieht alles nicht so gut aus für die Deutschen. Vielleicht ist denen das auch schon in den Sinn gekommen. Ein schwedischer Kollege erzählte mir, dass die Deutschen mit den Schweden über die Aufnahme von dänischen Juden gesprochen haben. Die dänischen Juden sollen nach Schweden. Wieso das denn? Wer oder was sind Juden? Okay, ich weiß, dass Juden einer Glaubensgemeinschaft angehören. Aber wieso die? Das sind Dänen. Und die sollen ausreisen nach Schweden? Warum? Deutsche wollen Juden vernichten. Da herrscht Terror gegen die Juden in Deutschland. Aber doch nicht bei uns Dänen. Männer, ausschwärmen. Das Hotel, das Gasthaus durchsuchen. Filzen. Ich will jede jüdische Sau hier vor mir knien sehen. Das kann doch nicht sein. Und wieso wird diese deutsche Judenaktion offiziell verkündet? Was ist das Ziel der Deutschen? Die Juden retten oder sie vernichten? Vielleicht wollen Best und Duckwitz ihre Haut retten. Das sieht nach dem Krieg für die Deutschen ja nicht so gut aus mit ihren Internierungen, Enteignungen und Angriffskriegen. Da wollen wohl der Best und der Duckwitz als besonders menschlich dastehen. Wir haben Juden gerettet. Haha, dass ich nicht lache. Vielleicht kriegen sie dann auch noch ein Denkmal. Also wirklich. Deutsche Verbrecher bleiben deutsche Verbrecher. Der Zwang zur Flucht, ob angekündigt oder nicht, ob Rettungsland gefunden oder nicht, das bleibt ein Verbrechen. Aber ich wundere mich ja auch nur. Auch der merkwürdige Befehl, dass alle Schiffe aus dem Öresund zur Generalüberholung müssen. Alle. Also dann ist ja kein Schiff mehr da, um zu patrouillieren. Oder die Annahme, wir tauschen jüdische Dänen gegen internierte dänische Offiziere, die sie dann freilassen. Wie kommen die darauf, dass wir Dänen für Dänen verkaufen? Eintauschen. Sie haben immer noch nichts von der dänischen Seele verstanden. Wir lassen uns nicht kaufen. Die Schallburg. Meine Herren? Sie stehen unter Verdacht, jüdische Individuen zu beherbergen. Nein. Männer, ausschwärmen. Dass ihr mir jede Truhe durchsucht. Sie werden nichts und niemanden finden. Lassen Sie das mal meine Sorge sein, ja? Was haben wir denn hier? Den kleinen Erik. Unseren Leichtmatrosen. Hab Feierabend, Herr Hauptscharführer. Na, dann mach mir doch auch mal ein helles, damit ich mit meinem neuen Freund anstoßen kann, Mädchen. Hier, Herr Hauptscharführer. Danke. Wie siehst du denn aus? Hast du geheult? Warum? Weiß nicht. Du weißt nicht, warum du geheult hast? Nein, Herr Hauptscharführer. Ein so reines, blondes, arisches Mädchen sollte nicht weinen, sondern lächelnd mit einem stattlichen Mann Kinder haben. Wer hat dir was angetan? Niemand. So, so. Niemand. Du hast nicht zufällig Juden hier im Ort gesehen. Nein. Hier gibt es keine. Nun, Mädchen? Wenn es Erik sagt, nein, Herr Hauptscharführer. Dann lass es auch niemals zu, dass du wegen diesem dreckigen Pack eine Träne verlierst. Hörst du? Ich kann dir helfen. Sie sind stattlich, Herr Hauptscharführer. Klar gibt es wie in jedem Land die da oben. Die Regierung gibt manchmal Befehle, die unser eins nicht versteht. Auch nicht verstehen muss. Die Kriegsmarine soll den Deutschen übergeben werden. Warum? Wer gibt denen das Recht? Richtig gemacht von den Kollegen, die Aktion Selbstversenkung. Kein Schiff sollte flott in deutsche Hände geraten. Sie sollten neutrale Gewässer aufsuchen und eben alles, auch das Schiff, unbrauchbar machen. Das ist bitter. Das macht kein Kapitän gern, aber hat ja auch gut geklappt. Und die Minen sind auch nicht alle zerstört worden. Jetzt haben die Deutschen zu wenig Schiffe und sie können nicht hier rumkreuzen, wie sie wollen. Und die Unterstützung der Marine ist vollständig futsch. Wie kann man sich nur so gegen die Kapitäne wenden? Die Polizei haben sie auch nicht mehr ganz hinter sich. Wir sind ein Rechtsstaat und sie versuchen es mit Unrecht. Das kann doch nicht gut gehen für die Deutschen. Also wirklich. Hey Junge, ja, komm mal her. Mensch, Kapitän Sörensson, weißt du nicht, dass man dich sucht? Und Svensson gleich mit? Klar, wissen wir. Deswegen muss er ja auch weg. Wie sieht's aus? Ist die Gestapo noch da? Nee, die sind abgezogen. Kommen aber wieder. Wir haben einen Plan. Ich weiß nicht. Gestapo Juhl ist schon echt sauer auf Mordwing. Dann bring Mordwing weg, weg von der Danebrog. Die ist am Pier verteut, direkt neben der Hafenwache. Ich weiß, Svensson muss raus. Aber wie soll das gehen? Svensson geht auf die Danebrog. Ich schlepp ihn nach Schweden. Das ist gefährlich. Ich muss fischen. Die deutschen Schiffe. Gönn mich mal. Sorg du dafür, dass Mordwing nicht stört. Die Dannebrog? Die Dannebrog? Die Dannebrog? Die Dannebrog? Die Dannebrog? Wo ist die Dannebrog? Ich weiß nicht. Wie konnte das passieren? Wo ist die Dannebrog? Gestern haben wir sie konfisziert und unmittelbar neben der Hafenwache vertäut. Jetzt ist sie weg. Wo ist sie? Ich rate Ihnen, sich zu erklären, sonst werden meine Männer eine Erklärung aus Ihnen rausprügeln. Wo ist die Dannebrog? Heute Morgen um kurz nach neun lief die Ingeborg in den Hafen ein. Ich eilte hier von der Hafenwache hin zum Anleger, um das Boot zu überprüfen. Als ich nach ungefähr 10 Minuten zurückkehrte, war der Kutter Dannebrog verschwunden und bereits weit außerhalb des Hafens. Ich habe keine Person an Bord des Kutters gesehen und auch nicht gehört, wie dessen Motor angelassen wurde. Aber der Kutter ist mit eigener Kraft gefahren. Hey, Erik. Ja? Wie soll es weitergehen? 30 Leute in der Fleischerei, das fällt auf. Ich habe auch das Haus voller Leute. Ich weiß doch auch nicht. Ich muss zum Dienst. Und bei mir müssen viele hungrige Mäuler gestopft werden. Das geht nicht lange gut. Ich muss zum Hafen. Mensch, die Sibylle hat Angst. Es muss was entschieden werden. Ja, ja. Ich habe den Gemeinderatsvorsitzenden mit dem Pastor im Gasthaus frühstücken sehen. Vielleicht kann Gute ich mit... Idee. Kapitän Svensson ist immer noch verschwunden. Wir haben ihn überall gesucht. Er ist flüchtig. War er auf dem Kutter? Weiß nicht. Habe ich nicht gesehen. Ich war bei der Ingeborg. Mordwing, treiben Sie es nicht zu weit. Aufsitzen! Herr Polizeiobermeister, die Dannebrog war manövrierunfähig. Sie konnte nicht allein auslaufen. Ach ja? Der Fischer Sörensen musste gegen 9 aus dem Hafen auslaufen. Kann sein, dass sich im Schlepptau seiner Morgen was verfangen hat. Hey Jan, weißt du was über die Dannebrog? Nee, ist doch egal. Schau dir nur all die vielen Schoner an. Die Schoner? Ja, viel Platz, um viel Ladung aufzunehmen. Ich meine, jegliche Ladung. Ja, und? Hey, da draußen ist der Sörensen. Ah, der war fischen. Ja, und? Ich meine ja nur, vielleicht... Sörensen, und? Was gefangen? Leider nein. Nichts gefangen, nichts gesehen. Hier liegen viele Schoner im Hafen. Ja. Liegen hier nur so rum. Handel ist ja eingeschränkt. Vielleicht könnten sie ja andere Ladungen aufnehmen. Und einen Ausflug nach Schweden machen, meinst du? Du kennst doch die Kapitäne. Sture Hunde. Ihr wollt doch nicht etwa... Warum nicht? Fragen kostet ja nichts. Aber so eine Fahrt auf einem Schoner, die kostet. Lass es uns versuchen und mit den Kapitänen sprechen, bitte. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Das ist verrückt und das ist gefährlich. Die Gestapo ist im Ort. Ein Fischer, der sich mit Schoner-Kapitänen unterhält? Was soll daran gefährlich sein? Danke. Soll ich mitkommen? Nein, nein, mein Junge. Das muss ich von Mann zu Mann klären. Und dann kam ein Fischer auf mein Schiff. Hat nicht viel gesagt, fragte nur, ob ich jede Ladung aufnehme. Klar mache ich das. Der Preis stimmt. Dann hat er an meine Menschlichkeit appelliert. Das hat mich dann auch wirklich berührt. Die Menschen dieses kleinen Dorfes haben so viele Flüchtende aufgenommen und versteckt. Aber rein logistisch, wie soll das gehen? Unglaublich, es wirklich. Wie sollen sich alle auf meinem Schoner quetschen? Mir ist es ja egal, wie die sich stapeln, aber eine Vergnügungsfahrt wird das nicht. Ich muss auch an meine eigene Haut denken. Wie ist das mit der Hafenpolizei? Die Deutschen versuchen doch überall ihre Finger drin zu haben und meistens machen sie ihre Drohungen auch wahr. Mädchen, mach meinem neuen Freund noch mal ein helles. Nein, danke. Du willst nicht mit mir trinken? Nein, Herr Hauptscharführer. Doch, also nein. Ich mag noch nicht so früh. Ah, noch im Dienst. So Leute wie dich brauchen wir. Glaub mir, es hat noch keinem geschadet, auf der Gewinnerseite zu sein. Ja, Herr Hauptscharführer. Weißt du, auch ich hab klein angefangen. War Chauffeur vom Reichsminister des Auswärtigen, Joachim von Ribbentrop. Sagt er dir was? Nein, Herr... Jetzt lass doch mal die Titel. Ich bin der Hans. Los, anstoßen. Ich bin Erik. Weiß ich. Damals, als Chauffeur, da habe ich mich hervortun können. Mit dem Lesen und Schreiben hat es der Ribbentrop ja nicht so. Aber ich war immer ein Einserkandidat. Nur durfte ich vor den Nazis nichts draus machen. Komm ja vom Land. Ich auch. Ja, das dachte ich mir. Deswegen haben wir auch so einen guten Draht zueinander. Erst durch die Nazis, da bin ich wer. Na, siehste? Schöne Uniform. Wie gefällt dir das? Schön. Hier ist die Macht. Die Liste. Das ist die Liste. Was steht da drauf? Namen. Alle Namen und Adressen von den scheiß dänischen Juden. Habe ich dem Bibliothekar von der Synagoge abgenommen. Wollte sie verstecken. Jetzt ist er auch auf dem Weg nach Theresienstadt. In diesem Land ist ja nichts geordnet. Da solltest du mal Deutschland sehen. Alles schön protokolliert. Aha. Die Religionen sind verzeichnet in Deutschland? Ja, klar. Wer zu welcher Rasse gehört. Alles dingfest gemacht, damit sich nicht die Rassen vermischen. Wir wollen Rassenreinheit. So. Und wenn ich dich unter meine Fittiche nehme, dann kannst du das auch was werden. Ich bin Däne. Ja, noch. Aber Arier. Und bald, ich kann dir eine Stellung verschaffen. Bin bei der Hafenpolizei. Hier in dem Nest? Nein, so ein schmucker Junge muss in eine richtige Uniform. Nicht wahr, mein Mädchen? Das meinst du doch auch. Der Erik? Ja, der Erik. So, ich muss nach Helsingöhr. Helfen, das ist das Nadelöhr. Die Ratten können nur über die Häfen das Land verlassen. Morgen Abend, Mordwender. Können Sie noch mal beschäftigt sein? Gestapo Jo kommt bestimmt wieder am frühen Abend. Da muss die Flieberg weg sein. Es könnte aber knapp werden. Die Leute müssen doch erstmal zum Hafen kommen. 13 Uhr, keine Minute später. Jan, Erik und ich müssen bis 13 Uhr am Westpier arbeiten. Wir laufen um 13 Uhr aus. Ich muss auch an meine eigene Haut denken. Die Deutschen machen meist ihre Drohungen auch wahr. Scheiße, scheiße, scheiße! Erik! Erik! Was suchst du denn? Die Liste. Was für eine Liste? Hier habe ich sie doch versteckt. Was steht denn drauf? Ist egal. Sie gehört Gestapo, Jul, und ich habe sie ihm abgenommen. Das ist Diebstahl. Ja. Es ist eine Liste mit Namen von Juden. Was willst du denn mit der Liste? Ich brauche sie. Willst du Juden an Gestapo Jul verraten, um Karriere zu machen? Sei nicht blöd. Ich brauche sie dringend. Vielleicht hat sie ja jemand beim Putzen gefunden. Friederike, hast du sie? Du musst sie mir geben. Sie muss vernichtet werden. Warum sollen nur Männer Karriere machen? Es geht doch nicht um Karriere. Es geht um das blanke Leben. Ein Leben als stattlicher Mann in schmucker Uniform, hm? Nein. Bitte, Friederike, wir waren doch mal Freunde. Das ist lange her. Geliebt habe ich dich. Ich dich doch auch. Aha, aber deine Karriere war dir wichtiger. Immer nur arbeiten. Du hast doch angefangen, so komisch zu reden. Über Juden und so. Und dann hast du auch noch dem Gestapo-Jul immer so schöne Augen gemacht. Ich war allein. Und was gehen dich, scheißreiche Juden, an? Friederike, bitte. Du bist wunderschön. Du bist lieb. Bitte, bitte, bitte, lass uns Freunde sein. Gib mir die Liste. Mit all den Namen. Mit all den Namen von Juden. Auch meinem. Also, dem von meiner Großmutter. Ja gut, nehmen Sie den Koffer. Danke, danke. Hier, die kleine Erika sucht ihre Mutter. Hier, Kapitän, das Geld. Was? Nicht jetzt, nicht jetzt. Es sind so viele. Schneller! Bitte, bitte, alle beeilen! Dann nehmen Sie das Geld. Wir müssen doch bezahlen. Meine Tochter ist weg. Sie müssen einsteigen. Sie ist bestimmt schon an Bord. Ich suche sie. Sörenson, sind jetzt alle unterwegs? Ja, in 20 Minuten müssten alle verladen sein. Achtung, die Gestapo kommt! Wir legen ab! Vorlange los! Von alleine ist los! Es ist zu früh! Acht alleine zu los! Früh. Acht alleine ist es los! Es sind doch noch nicht alle da! Los. Halt! Acht, der Sprung ist los! Nein! Tat mir ja auch leid für die Zurückgebliebenen. Aber was soll man machen? Lieber 200 gerettet als 500 verloren. Nein, nein, nein, das darf nicht sein. Was ist denn, Herr Polizeiobermeister? Ein Befehl von ganz oben. Was ist es denn? Wir müssen den Hafen sichern. Totales Auslaufverbot. Lastwagen mit Kollegen. Kollegen? Hafenpolizei. Oh, gut. Sie können uns helfen. Nein, Sie sichern den Hafen. Wie sichern? Jan, Erik, ihr verteilt die 30 Kollegen im Hafen. Gibt es ein allgemeingültiges Auslaufverbot? Ja, nicht eine Planke verlässt diesen Hafen. Das ist ein Befehl. Zu Befehl. Zu Befehl. Friederike, wo warst du? Hier. Ich habe dich nicht gesehen, als ich vom Hafen kam. Doch, ich war hier. Vielleicht im Keller. Warum? Die Zapfanlage. Du warst nicht draußen und hast mit der Gestapo gedroht? Nein. Nein, wirklich nicht. Verräter haben hier keinen Platz. Ich bin kein Verräter. Dann geh wieder in den Keller und hol alle Essensvorräte. Sie werden gebraucht. Das ist aber viel. Viele Menschen brauchen unsere Hilfe. So, Mordfing. Polizeiobermeister oder nicht? Jetzt sind Sie dran. Auf dem Schoner sind Hunderte von Juden geflohen und Sie haben geholfen. Nein, Herr Hauptscharführer. Ich wollte eingreifen. Aber? Aber Sie hatten Wachmänner dabei. Mit Maschinengewehren. Maschinengewehren? Woher sollten Sie die denn haben? Weiß nicht, Herr Hauptscharführer, aber Sie haben damit gedroht. Haben Sie die Gewehre gesehen? Nein, Sie hatten Mäntel an. Sie drohten damit, Maschinengewehre einzusetzen, wenn ich Sie nicht gehen lasse. Maschinengewehre unter Mantel. Mordwing. Entweder Sie sind naiv oder dämlich. Wollen Sie mich verarschen? Herr Hauptscharführer, es war wirklich eine bedrohliche Situation. Sie waren so viele und wir nur zu dritt. Dann muss ich das hier am Hafen ändern. Nicht wahr, Erik, mein junger Freund? Jawohl, Herr Hauptscharführer. Dann muss wohl Verstärkung angefordert werden. Ich habe den Vorfall bereits meinem Chef gemeldet. Die dänische Polizei hat alles im Griff. Wir haben 30 neue Kollegen. So, so. Die dänische Polizei. Das will ich für Sie hoffen. Und jetzt zu den Fakten. Was war das für ein Schoner? Wo sind die Bücher? Wer ist der Kapitän? Der Schoner Fjubjerg, 81 Tonnen, befindet sich im Besitz und wird gesteuert von Kapitän Gunnar Fjubjerg, geboren am 20.05.1915 in Öckerby, und er verfügt über eine Besatzung von 2 Mann. Na also, Mordwing, das war gut. Ganz nach Vorschrift. Zielhafen? Höganäs, Schweden. Gut. Dann warten wir, bis er wieder da ist. Ich kann Ihnen keine aktive Hilfe nachweisen, aber nichts tun ist auch eine Hilfe. Geben Sie mir Ihre Leute mit. Wir werden das Dorf durchsuchen. Ich rieche Rattenpack. Nein, dazu sind meine Leute nicht da. Wir haben ausdrücklich den Befehl, den Hafen zu sichern. Dann werde ich die Wehrmacht anfordern. Haha, da können sich die Deutschen auf die Schulter klopfen und nach Berlin melden, Dänemark ist judenfrei. Ja, genau, judenfrei, weil alle in Schweden sind. Ich auch. Und ich bleibe erstmal hier. Diese letzte Aktion war mir einfach zu brenzlig. Ich habe keine Feinde. Ich will nicht als Held sterben. Das ist meine Devise, einfach nur leben. Mordwing, eine gute Nachricht für Ihre Fischer. Ab 11 Uhr werden wir das Auslaufverbot aufheben. Wir sind ja keine Unmenschen. Die Wehrmacht zieht ab. Aber Sie werden weiterhin den Hafen kontrollieren. Haben Sie mich verstanden? Die Aktion von gestern ist als Erfolg zu vermelden. 107 Personen verhaftet. Muss man sich mal vorstellen. Die ganze Kirche voller Judenpack. Auch Frauen und Kinder? Selbstverständlich. Wir ziehen doch keine Judenrächerbrut heran. Leider mussten auch ein paar schwedische Zivilpersonen daran glauben. Spielten sich als Helfer auf. Werden aber sicher demnächst entlassen. Ja, ich habe Geld genommen. So wie ich immer Geld nehme für einen Transport. Ich bin Schoner-Kapitän. Ja, ich bin in Schweden geblieben, weil ich mich nicht den Deutschen und ihrem Zorn ausliefern wollte. Ja, ich bin feige. Aber Däne. Und ich bin stolz darauf. Doch ich bin kein Beamter des Staates. Ein Beamter der Küstenpolizei wurde dabei ertappt, wie er Geld von Flüchtlingen in die eigene Tasche steckte. Er wurde entlassen und vor Gericht gestellt. In der Urteilsbegründung vom 1. Dezember 1943 heißt es, dass er während seines Dienstes für die Küstenpolizei in Gilila Juden zur illegalen Ausreise aus dem Land verhalf und dafür insgesamt 2.800 Kronen erhalten hatte, welche er jedoch einbehielt, sowie einen Betrag von 4.500 Kronen, den er unter 9 Reserveoffizieren verteilte. Der Beamte wurde zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt, aber nicht, weil er Juden zur Flucht verholfen hatte, sondern weil er Geld dafür verlangt hatte. Es kann alles nicht mehr lang dauern. Hier, Erik. Hier sind meine ganzen Ersparnisse. Damit wollte ich nach Deutschland. Was werden? Aber Friederike... Es ist nicht mehr sicher hier. Ich habe eine Stellung bei der Hafenpolizei. Das interessiert doch die Deutschen nicht, welche Stellung du hast. Was ist mit deinem Auge? Da ist nichts. Wer hat dich geschlagen? Wieder der Wirt? Nein. Wer war es? Du musst los. Hier, nimm. Nein. Du sagst mir zuerst, wer das getan hat. Gestapo Jul. Dieses Schwein! Wie kommt der dazu, dir... Er dachte, ich hätte ihm die Liste gestohlen. Die Liste? Ja, verdammt. Ich dachte, ich... Ich weiß es nicht. Jedenfalls musst du jetzt schnell weg. Hier, nimm das Geld. Friederike, das kann ich nicht annehmen. Doch, bitte. Bitte. Bau dir ein schönes Leben in Schweden auf und hol mich hier raus. Ich will nicht immer Kellnerin bleiben. Danke. Du holst mich. Ja. Auf jeden Fall. Wenn alles vorbei ist. Verschiebungen. Über den Sund. Von Uta Reitz. Mit Kapitän Felix Fürtler, Mordwing Jan Mark, Erik Stefko Hanuszewski, Jan Justus Meyer, Gestapo Jul Florian Lange, Wirt Robert Dölle, Friederike Svenja Wasser, Sörensson Hüseyin Michael Cirpici, Mann Jörg Kernbach, Zitator Daniel Wiemer und vielen anderen. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Mechthild Austermann. Regieassistenz Luise Weigert. Regie Uta Reitz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie Thomas Leutzbach.